haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Frau im Keller. Die Damen trugen bunte Kleider und die Mädchen ultrakurze Röcke. Die Sonne lachte und alle applaudierten. Es waren die perfekten Faulenzertage. Wer es sich leisten konnte, saß im Schatten, trank viel und arbeitete wenig. Ich saß in meinem Büro und wartete auf Aufträge. Frau Kirchner erbarmte sich meiner. Ist die Klimaanlage defekt? Wenn Sie es wünschen, trinke ich ab und zu einen Schluck eisgekühlten Whisky und hauche Sie danach an. Es ist extrem stickig hier drin. Deshalb sollten wir uns nicht mit Nebensächlichkeiten aufhalten. Was soll ich für Sie erledigen? Meinen Nachbarn Bernhard Wachter. Sie möchten, dass ich Ihren Nachbarn erledige? Er hält eine Frau bei sich gefangen. In einem Raum mit Klimaanlage. Keine Ahnung. Ich war nicht in dem Haus. Aber normalerweise benutzt man den Keller, um eine Frau einzusperren. Und woher wissen Sie, dass er eine Frau gefangen hält? Ich bin ihm einige Male beim Einkaufen begegnet. Er kauft extrem viel Sachen, die nur Frauen kaufen. Lockenwickler, Nagellack und Damenbinden. Schokolade, Frauenzeitschriften und fettreduzierte Wurst. Solche Dinge kaufen Sie ein? Nein, mein Nachbar. Sie sind keine Frau. Aber was soll diese blödsinnige Frage? Wenn er Dinge kauft, die nur Frauen kaufen, müssten Sie zu Hause ebenfalls fettreduzierte Wurst im Kühlschrank haben. Ich bin Vegetarierin. Vielleicht eine fettreduzierte Avocado. Der Mann kauft Dinge für eine Frau ein, obwohl er alleine lebt und extrem selten das Haus verlässt. Und deshalb verdächtigen Sie ihn, eine Frau bei sich gefangen zu halten. Er benimmt sich seltsam. Und die Vorhänge sind ständig zugezogen. In einigen Räumen sind auch die Fensterläden zu. Das ist bei großer Hitze keine schlechte Idee. Der Mann ist ein Ekel. Er grillt fast täglich im Garten. Sie möchten Ihren Nachbarn loswerden, weil er zu viele Tiere grilliert. Wenn er eine Frau gefangen hält, muss er ins Gefängnis, oder? Wenn Sie ihn grundlos beschuldigen, könnten Sie vor Gericht landen. Deshalb bin ich hier. Ich brauche Beweise. Sonst unternimmt die Polizei nichts. Die Polizei unternimmt grundsätzlich nichts, aber das ist eine andere Geschichte. Schauen Sie sich bei ihm um. Sie werden garantiert ein Verlies vorfinden. Ah, man liest ja immer wieder, dass Männer aus dem Orient ihre Frauen wie Gefangene behandeln. Der Mann ist aus dem Orient und heißt Bernhard Wachter. Vielleicht ist er konvertiert. Das sind die Schlimmsten. Das ist doch wie bei den Rauchern. Und den Vegetariern. Vielleicht hat er eine Frau entführt, wie die junge Frau in Österreich. Was ist, wenn er harmlos ist und gerne Frauenzeitschriften liest? Der Typ ist extrem suspekt. Man sollte ihn für immer wegsperren. Ich nannte ihr meine Tarife und sie legte mir, ohne mit der Kreditkarte zu zucken, ein paar Banknoten auf den Schreibtisch. Es war Samstag und darum schwierig, Informationen über eine Person zu beschaffen. Deshalb beschloss ich, Herrn Wachter einen Besuch abzustatten. Wie bitte? Von welchem Amt sind Sie? Statistisches Amt. Wir machen eine repräsentative Hausbewohnerzählung. Sie gehen von Haus zu Haus und zählen alle Bewohner. Ihr Haus wurde zusammen mit 99 anderen ausgewählt. Wozu soll das gut sein? Die Umfrage dauert nicht lange. Also gut. Ich wohne allein in meinem Haus. Auf Wiedersehen. Moment, Moment. Der Vollständigkeit halber benötige ich einige Details. Was für Details? Ein Einblick in alle Räume, inklusive Keller und Waschküche. Das muss ich mir nicht bieten lassen. Selbstverständlich ist das alles freiwillig. Ich kann dem Amt melden, dass Sie den Zutritt zu Ihrem Haus verweigern. Wenn ich das mache, erhalten Sie eine Buße in Höhe von 10.000 Franken. 10.000 Franken? Sind Sie noch bei Trost? Ich werde mich beim Statistischen Amt beschweren. Tun Sie das. Die Bürozeiten sind Montag bis Freitag von 7.10 Uhr bis 7.12 Uhr. In diesem Haus lebt niemand außer mir. Punkt. Und jetzt verschwinden Sie. Schon gut. Beruhigen Sie sich. Sie könnten bei einer weiteren Umfrage mitmachen. Es geht um Frauenzeitschriften. Lesen Sie welche? Das Haus sah tatsächlich verdunkelt aus. Doch auch die Nachbarn hatten einige Fensterläden geschlossen, um die Hitze abzuhalten. Ich ging am Haus meiner Klientin vorbei und sah, wie sie mir hinter einem Fenster zuwinkte. Als ich mich auf eine Gartenmauer setzte, näherte sich ein Mann. Ist das Ihr Wagen? Ich bin zu Fuß unterwegs. Der Wagen steht jetzt schon seit 2 Tagen in der blauen Zone. Und Sie stehen seit 2 Tagen daneben und ereifern sich. Ach, vor 3 Jahren wurde er hier in der Gegend eingebrochen. Vor 16 Jahren gab es ein Erdbeben. Tatsächlich? Ja. So lange wohnen wir noch nicht hier. Aber vor 6 Jahren wurde da drüben eine Frau überfallen. Das ist unfassbar. Aus dem Ausland kommen ja immer mehr Leute mit zweifelhaften Leumund. Spätestens in 4 Jahren wird da drüben ein Gartenzwerg gestohlen. Man muss wachsam sein. Also Sie habe ich hier noch nicht gesehen. Ich gehöre zu den Menschen, die zurückgezogen leben. Wie Herr Wachter. Das ist ein hochanständiger Mensch. Er hat uns vor 3 Jahren zu einer Bratwurst eingeladen. Und seither haben Sie ihn nicht mehr gesehen. Doch, doch. Vor 8 Monaten hat er meine Frau gegrüßt. Hier ist ja bös was los. Ich habe vor 6 Wochen Frau Kirchner gesehen. Tatsächlich? Ja. Grüßen Sie sie von mir, falls Sie sich in den nächsten Wochen begegnen sollten. Der Mann senkte seinen Kopf, als wolle er sich vor mir verneigen. Ich schlenderte am Haus meiner Klientin vorbei und fühlte mich beobachtet. Als ich weiterging, fuhren mehrere Autos an mir vorbei. Eines gehörte zur Sanität und 2 andere zur Polizei. Eine Frau stand in einem Garten und verwarf ihre Hände. Das ist fürchterlich, das ist entsetzlich. Herr Pfau ist tot. In den Einfamilienhausquartieren trifft man immer wieder auf seltsame Tiere. Herr Pfau liegt tot in seinem Haus. Oh. Gehören Sie auch zur Polizei? Ich gehöre zum Verein Schützt die Menschen mit tierischen Namen. Aber offenbar komme ich zu spät. Ach, du doppelter Cheeseburger, Herr Pfau ist ermordet worden. Ich habe ihn gefunden. Glauben Sie, dass man so etwas je wieder vergessen kann? Oder bin ich jetzt traumatisiert für den Rest meines Lebens? Keine Angst. Sie werden noch lebenden Männern begegnen, die weitaus traumatischer sind als eine Leiche im Arbeitszimmer. Irgendwie habe ich nur noch einen Cheeseburger vor Augen. Vermutlich, weil die genauso ungesund aussehen wie eine Leiche. Ich könnte den Leichenfund kreativ umsetzen. Irgendwie muss ich ständig an einen Cheeseburger denken. Soll ich ein Buch schreiben oder den Cheeseburger malen? Ich riet ihr sowohl von einem als auch dem anderen ab. Die Frau schien unter Schock zu stehen. Umso erstaunlicher war es, dass die Polizei sich nicht um sie kümmerte. Als schließlich doch noch eine Beamtin erschien, fragte die verwirrte Frau, ob sie den Cheeseburger von den Steuern absetzen könne. Es dauerte unendlich lange, bis die Leiche abtransportiert wurde. Und es dauerte noch ein wenig länger, bis der ermittelnde Beamte sich zu der verwirrten Frau und mir gesellte. Was soll das, Maloney? Arbeiten Sie neuerdings für den Opferschutz oder die Krisenintervenösen? Sie meinen vermutlich die Krisenintervention. Ich meine gar nichts. Wir befinden uns am Tatort eines Verbrechens. Und Sie sind vor Ort, Maloney. Das verheißt nichts Gutes. Ist es legitim, wenn man nach einem Mord Lust auf einen Cheeseburger hat? Sie geben zu, Herrn Pfau mit einem Cheeseburger ermordet zu haben. Cheeseburger führen zu natürlichen Todesarten. Herr Pfau dürfte kaum daran gestorben sein. Üble Sache, Maloney. Er wurde mit einem langen Küchenmesser ermordet. Cheeseburger sollte man nicht mit Messer und Gabel essen. Die Frau steht unter Schock. Sie benötigt ärztliche Hilfe. Aber erst nachdem sie eine Aussage gemacht hat. Sie haben Herrn Pfau mit einem Küchenmesser ermordet. Der Cheeseburger lag tot in seinem Haus. Wir haben neben der Leiche kein Fastfood gefunden. Die Frau meint Herrn Pfau. Es ist egal, wen die Frau meint, Maloney. Wir benötigen ein Geständnis. Alles andere erledigt das Gericht. Zusammen mit Pommes und einem Salat ist ein Cheeseburger ein vollständiges Gericht. Das ist Unsinn. Sie soll eine Bratwurst mit Hartoffelsalat essen. Und danach erzählt sie so viel Blödsinn wie einheimische Politiker, die täglich 3-mal den Schweizer Psalm verschlucken. Ich muss jetzt gehen, sonst läuft mir der Cheeseburger davon. Den verhaftet auf der Stelle. Alles, was Sie jetzt essen, kann gegen Sie verwendet werden. Sie sollten die Frau fragen, ob sie den Mord beobachtet hat. Ich weiß selber, was ich fragen soll, Maloney. Frau Cheeseburger. Möchten Sie mit oder ohne Serviette aufs Präsidium? Wer sind Sie und weshalb sehen Sie aus wie eine Bratwurst? Es reicht. Bei dem Mord kriegen Sie einen Anwalt, für eine Beamtenbeleidigung kriegen Sie es mit mir zu tun. Das ist schlimmer als ein 3-facher Cheeseburger. Halt den Mund, Maloney. Sonst können Sie diese Dame begleiten. Da ich keine Lust auf einen Aufenthalt im Polizeipräsidium hatte, verzog ich zuerst meinen Mund und danach auch mich. Meine Klientin hatte das Spektakel auf ihrem Balkon mitverfolgt. Sie war alles andere als erfreut über meine allumfassende Anwesenheit. Sie sollen die Frau aus der Gefangenschaft von Wachter befreien und nicht die ganze Nachbarschaft gegen mich aufbringen. Ich bringe niemanden gegen Sie auf. Kennen Sie Herrn Pfau? Ja, das ist ein pensionierter Lehrer, der drei Häuser weiter vorn lebt. Er hat gelebt. Seine Leiche wurde heute Nachmittag aufgefunden. Er war 70 oder älter. Wahrscheinlich hat er einen Infarkt. Er ist erstochen worden. Glauben Sie, dass Wachter ihn ermordet hat? Weshalb sollte er das tun? Vielleicht hat Pfau auch gesehen, dass er eine Frau bei sich gefangen hält. Moment! Das würde ja heißen, dass ich ebenfalls in Lebensgefahr schwebe. Der Mord an Pfau kann aber muss nichts mit Ihren Beobachtungen zu tun haben. Das kann kein Zufall sein. Da steckt garantiert Wachter dahinter. Sie müssen etwas unternehmen, bevor er alle Nachbarn ermordet. Das wäre etwas gar auffällig. Vielleicht läuft er Amok. Ich habe gelesen, dass Amokläufer ihren eigenen Tod als krönenden Abschluss sehen. Sie sollten nicht jeden Unsinn lesen, der gedruckt wird. Wachter hält eine Frau gefangen und ganz in der Nähe wird ein pensionierter Lehrer ermordet. Da muss ein Zusammenhang bestehen. Finden Sie heraus, was da los ist. Egal, was es kostet. So etwas hört unser eins gerne. Auch wenn der Wahrheitsgehalt solcher Aussagen meist schon nach ein paar Stunden nicht mehr überprüfbar ist. In Wachters Haus regte sich nichts, als ich klingelte. Ich blieb hartnäckig und wurde belohnt. Sie schon wieder. Wir müssen die Bevölkerungszählung noch einmal machen, weil in der Nachbarschaft jemand gestorben ist. Wie Sie sehen, bin ich noch am Leben. Lassen Sie mich in Ruhe. Vielleicht hat sich ja in der Zwischenzeit etwas geändert. Ist jemand zugezogen? Sie gehen mir gehörig auf die Nerven. Wenn Sie mir einen Blick in den Keller gestatten, lasse ich Sie danach bis in alle Ewigkeit in Ruhe. Das ist Hausfriedensbruch. Ich könnte Sie anzeigen. Noch habe ich Ihr Haus nicht betreten. Aber Sie drohen mir. Tu ich das? Ich lasse mich nicht provozieren. Interessiert es Sie nicht, was mit Herrn Pfau geschehen ist? Sie sagten, dass er gestorben ist. Das kann vorkommen. Er war alt und übergewichtig. Herr Pfau ist ermordet worden. Auch das kann vorkommen. Fürchten Sie nicht um Ihre eigene Sicherheit. Weshalb sollte ich? Der Mörder könnte es auf alleinstehende Männer in Einfamilienhäusern abgesehen haben. Es reicht jetzt. Meine Frau hat mich vor 3 Jahren verlassen. Ja, ich bin alleinstehend und ich stehe dazu. Sie hängen noch immer an ihr. Keineswegs, aber das geht Sie alles nichts an. Zum letzten Mal verschwinden Sie und lassen Sie sich hier nicht mehr blicken. Ich hob beschwichtigend die Hände und verließ das Grundstück. Im Polizeipräsidium wurde einigen Polizeiaspiranten das auf Video aufgezeichnete Verhör mit Frau Hauri vorgeführt. Offenbar galt sie als exemplarische Zeugin oder Verdächtige. Nachdem die jungen Leute den Raum verlassen hatten, wandte sich das dienstälteste Kreuzworträtsel mir zu. Das ist hochinteressant, Maloney. Frau Hauri erwähnt in jedem Satz einen Cheeseburger. Die Frau ist raffiniert. Sie versucht, vom Verbrechen abzulenken. Vielleicht hat die Frau Hunger. Das ist eine Masche, Maloney. Wir werden Sie so lange verhören, bis sie erbricht. Gesteht. Vielleicht will Ihnen die Frau etwas mitteilen und Sie sind nicht fähig, es richtig zu deuten. Die Frau will uns mitteilen, dass sie uns veräppelt. Aber darauf fallen wir nicht rein. Wir nicht, Maloney. Weshalb war sie bei Pfau? Die ging einmal in der Woche für ihn einkaufen. Wahrscheinlich hat sie den pensionierten Lehrer übers Ohr gehauen. Er ist ihr auf die Schliche gekommen und hat sie zur Rede gestellt. Es gab einen Streit und Frau Hauri stach zu. Und danach rief sie die Polizei an. Sie weiß, dass wir am Tatort ihre DNA sicherstellen werden. Deshalb tat sie so, als habe sie den Toten aufgefunden. Sie hatte genug Zeit, sich den Cheeseburger-Unsinn auszudenken. Aber wir haben genug Zeit, um sie zu einem Geständnis zu bringen. Am Abend aß ich in einer Pizzeria einen teuflisch scharfen Teigfladen, auf dem sich außer ein wenig Tomatensauce nur Chilischoten tummelten. Es dauerte eine Stunde, bis meine Mundhöhle gelöscht war. Und es dauerte eine weitere Stunde, bis ich mich wieder unter Menschen getraute. Als meine Klientin anrief, rechnete ich mit einem weiteren Todesfall in ihrer Nachbarschaft. Ich bin mir absolut sicher, dass er einen Körper die Treppe runtertrug. Wie lange beobachten Sie das Haus schon? Ich habe eine Videokamera mit Zoom. Die Bilder sind unscharf, aber trotzdem eindeutig. Sie sollen sich im Fernsehen eine Folge von Bauer ledig sucht anschauen, anstatt sich mit ihrem unscharfen Nachbarn aufzuhalten. Sie müssen in das Haus, um sich umzuschauen. Muss ich das? Wachter geht immer kurz vor Mitternacht schlafen. Sie könnten durch die Verandatür in das Haus. Das ist illegal. Wir können ein Leben retten. Wir? Sie möchten mitkommen? Na klar. Aber nur, wenn Sie bewaffnet sind. Meine Waffe ist der Charme. Ich glaube nicht, dass sich Wachter davon beeindrucken lässt. Sie sollten schlafen gehen. Zur Not könnte ich mich neben Sie legen und Sie die ganze Nacht beschützen. Ach, kümmern Sie sich um die Frau in dem Haus. Sie ist in Lebensgefahr, das spüre ich. Kann ich mir die Videos ansehen, auf denen Wachter zu sehen ist, wie er einen Körper die Treppe runterträgt? Klar, aber danach will ich Taten sehen. Sie zeigte mir auf ihrem Notebook Videoaufnahmen, die derart verwackelt, dunkel und unscharf waren, dass sich die scharfe Pizza in meinem Magen mehrmals drehte. Meine Klientin spielte eine kurze Sequenz immer wieder ab. Darauf war ein Schatten zu sehen, der eine Treppe runterging. Es war mitten in der Nacht, als ich das Haus meiner Klientin verließ und mich auf das Grundstück von Herrn Wachter schlich. Zu meiner Überraschung sah ich vor der Veranda eine Frau, die in einem Stuhl saß und vor sich hin summte. Sie trug einen Strohhut und ihr Blick war auf den Mond fixiert. Ich sprach die Frau leise an, doch sie reagierte nicht. Es hat keinen Sinn, sie anzusprechen. Sie reagiert nicht. Ah, Sie kennen die Frau. Das ist Daniela, meine Schwester. Dann wohnt tatsächlich eine Frau in ihrem Haus. Sie ist nur ein paar Tage hier. Was aber geht sie das an? Ist ihre Schwester freiwillig hier? In welchem Auftrag schnüffeln Sie hier rum? Meine Anwesenheit dient dem Wohle der Menschheit und ihrer Schwester. Sind Sie auch aus einer Klinik abgehauen? Ihre Schwester ist psychisch krank. Das sehen Sie doch. Sie ist aus der Klinik abgehauen und sucht bei Ihnen Unterschlupf. Es ist nicht das erste Mal. Nach ein paar Tagen will sie wieder zurück in die Klinik. Aber wenn ich sie jetzt zwingen würde, dann könnte sie gefährlich werden. Wie gefährlich? Tödliche Angriffe sind leider keine Seltenheit, wenn sie keine Medikamente nimmt. Aber sie zerkratzt einem nur das Gesicht. Möchten Sie es ausprobieren? Danke, danke, aber meine Versicherung bezahlt mir kein neues Gesicht und an das alte habe ich mich gewöhnt. Sie wird die ganze Nacht wach bleiben, bis die Sonne aufgeht. Und Sie beobachten sie dabei? Nein, ich gehe jetzt schlafen. Sie haben mir noch immer nicht gesagt, weshalb Sie auf meinem Grundstück herumschnüffeln. Jemand hat gesehen, dass Sie eine Frau gefangen halten. Meine Schwester ist freiwillig hier. Aber tagsüber lasse ich sie nicht aus dem Haus, weil sie sonst alle Autos in der Gegend zerkratzen würde. Sie zerkratzt nicht nur Gesichter, sondern auch Autos. Unser Vater war wenig zu Hause. Meist fuhr er mit seinem Auto herum. Meine Schwester hasst Autos. Und Ihren Vater? Ja, er ist schon lange tot. Ich gehe jetzt schlafen. Lassen Sie meine Schwester in Ruhe, dann wird nichts geschehen. Er ging ins Haus und ich betrachtete eine Weile die Frau, die friedlich den Mond ansummte. Als ich meine Klientin anrief, meldete sich nur ihre elektronische Stimme. Und als ich an ihrem Haus vorbeiging, brannte nirgendwo Licht. Ich fuhr in mein Büro und gönnte mir ein paar Stunden unter meinem Schreibtisch. Am nächsten Morgen ging ich ins Polizeipräsidium. Üble Sache, Maloney. Dieser Mann behauptet, dass er der Freund von Frau Hauri ist. Was soll daran übel sein? Isabel und ich sind seit 2 Monaten ein Paar. Ich kann es nicht glauben, dass sie eines Verbrechens beschuldigt wird. Frau Hauri hat einen Cheeseburger erstochen und will uns mit einem pensionierten Lehrer zum Narren halten. Ein Cheeseburger? Das ist aber lustig. Was soll denn an einem Cheeseburger lustig sein, Herr... wie hießen Sie doch gleich? Hamburger. David Hamburger. Sie sind der Cheeseburger. Isabel nennt mich Cheesy. Die beiden stecken unter einer Decke. Sie versuchen, die Untersuchungsbehörden mit absurden Aussagen in die Irre zu führen. Aber nicht mit uns, Maloney. Isabel ging einmal in der Woche für Herrn V. einkaufen. Das war alles. Weshalb sollte sie den alten Mann töten? Die Tat wurde im Affekt begangen. Darauf deutet das Spurenbild am Tatort hin. Frau Hauri reitet in ihrer Freizeit. Das ist ein weiteres Indiz. Wurde am Tatort ein Pferd gefunden? Stroh, Maloney. Das ist absurd. Isabel ist absolut friedlich und ohne Aggressionen. Das ist typisch. Die Frau frisst alles in sich hinein. Wussten Sie, dass man in Amerika auf reduzierte Schuldfähigkeit plädieren kann, wenn man sich ausschließlich von Junkfood ernährt? Ich habe ein Buch gelesen. Über Polizisten, die am Tatort Stroh finden. Ach, Isabelle ist ausgeglichen und friedfertig. Dafür lege ich meine Hände und Füße ins Feuer. Verliebte Menschen sind nicht so rechnungsfähig, das ist erwiesen. Ich habe ein Buch gelesen. Wer verliebt ist, benimmt sich wie ein Volltrottel. Das liegt an den Mormonen. Frau Hauri bleibt in Untersuchungshaft. Herr Hamburger protestierte, doch es half nichts. Ich fuhr zu meiner Klientin und berichtete ihr von der nächtlichen Mondanbeterin. Sie hörte gebannt zu, beharrte aber darauf, dass die Frau nicht freiwillig bei Wachter Unterschlupf gesucht hatte. Haben Sie nach Beweisen gefragt? Was für Beweise? Dass das tatsächlich seine Schwester ist. Es könnte sein, dass er eine Frau aus einer Klinik entführt hat und sie jetzt als Sklavin bei sich hält. Ich glaube, Sie schauen sich die falschen Fernsehprogramme an. Wir können uns doch nicht einfach mit der Aussage von Wachter zufrieden geben. Ich werde in der Klinik nachfragen. Zuerst aber müssen wir herausfinden, in welcher Klinik die Frau untergebracht ist. Ich bin sicher, dass da etwas faul ist. Wir dürfen jetzt nicht locker lassen. Gegen ein entsprechendes Honorar bleibe ich aufsässig, solange Sie möchten. Ich habe Ihnen bereits genug bezahlt. Also gut, wir werden Wachter gemeinsam zur Rede stellen. Jetzt? Ich muss mich aber zuerst noch umziehen. Ich schaute sie ratlos an, doch sie beharrte darauf, ihre Garderobe zu wechseln. Es dauerte beinahe eine Stunde, bis sie wieder erschien. Sie trug ein Kleid, das genau gleich aussah wie jenes, das sie zuvor getragen hatte. Nur farblich hatte sie von Rot auf Grün gewechselt. Als wir vor Wachters Haustür standen, stellte sich meine Klientin hinter mich. Als Wachter öffnete, schoss sie nach vorne und fauchte ihn an. Geben Sie zu, dass Sie eine Frau gefangen halten. Was soll das? Sie schon wieder? Was ist mit Ihrem Gesicht geschehen? Daniela, sie hat sich wie eine Furie auf mich gestürzt. Sie wollte sich befreien, das ist der Beweis. Wo ist Ihre Schwester jetzt? Ich habe die Polizei verständigt. Es ging nicht anders. Gehört der Strohhut, den sie gestern Nacht trug, ihr oder Ihnen? Den Hut trägt sie seit Jahren. Ich habe ihr gesagt, dass es unhygienisch ist und zu Haarausfall führt, aber das interessiert sie nicht. Er hat die Frau getötet und aus dem Weg geschafft. Wir sollten im Garten nach der Leiche suchen. Tun Sie das, ja. In der Zwischenzeit kläre ich einen anderen Mord auf. Wovon reden Sie? Wie sah Ihr Vater aus? Was spielt das jetzt für eine Rolle? War er übergewichtig? Ja. Sah er Herrn Pfau ähnlich? Pfau? Ja, Ihr ermordeter Nachbar. Wenn ich es mir überlege, ja, da gab es eine gewisse Ähnlichkeit. Am Tatort wurde Stroh gefunden. Jetzt ahne ich, worauf Sie hinaus wollen. Daniela ist noch nie so auf mich losgegangen. Wahrscheinlich war es falsch, sie bei mir aufzunehmen. Da ist etwas. Da hat jemand gegraben. Ich habe Tulpenzwiebeln gesetzt. Er lügt. Er hat seine Schwester getötet und vergraben. Sind die Frauen heute alle so? Frau Kirchner wird Ihnen das Gesicht nicht zerkratzen. Ach, da bin ich aber beruhigt. Meine Klientin wühlte mit ihren bloßen Händen in der Erde, fand aber weder eine Leiche noch einen anderen Grund, weiter zu graben. Herr Wachters Schwester wurde schließlich des Mordes an Herrn Pfau überführt. Und Herr Hamburger schloss seine geliebte Frau Hauri in die Arme. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Frau im Keller.